Der Pumuckl aber ist nach dem Krach zum Hof hinausgelaufen und dann die Straße entlang getrottet und hat vor sich hingemault. Und überhaupt, es gibt noch viel liebere und viel bessere und viel schönere Schreiner, jawohl, wo viel mehr Holz und viel mehr Sägespäne ist. Und ich brauche gar kein Bett. Es ist viel bequemer, unsichtbar zu sein. Und schaukeln kann ich auch auf... Ach nein, ich will überhaupt nicht mehr schaukeln. Nein, das ist ja langweilig. Mach doch keinen solchen Lärm da. Kann ja sonst nicht hören, ob irgendwo eine große Schreinersäge sägt. Ich will nämlich dahin gehen, wo eine Säge sägt. Aber wartet nur, ihr dummen Autos. Gleich gehe ich in eine ganz, ganz kleine Straße, wo es ganz, ganz wenig Autos gibt. Und da werde ich dann einen feinen Schreiner finden, der noch gar keinen von meinen feinen Späßen kennt. Und wo es dann sehr lustig wird. Jawohl, sehr lustig. Der kleine, unsichtbare Pumuckl lief kreuz und quer durch kleine und große Straßen und guckte in viele Hinterhöfe, aber nirgends fand er eine Schreinerwerkstatt. Schließlich war er im Kreis gelaufen und stand gar nicht weit von Meister Eders Werkstatt entfernt vor der Eckwirtschaft, wo der Herr Eder sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern bei einem Glas Bier trifft. Dem Herzen von Pumuckl gab es einen kleinen Stich und er blieb unwillkürlich stehen. Die haben immer gelacht, diese dummen Leute, wenn Meister Eder was vom Pumuckl gesagt hat. Aber ein paar Mal haben wir zuletzt gelacht. Die Sache am 1. April damals. Und, hey, da kommt ja, das ist ja der Herr Schmidt. Der hat immer ganz besonders viel gelacht. Da gibt's vielleicht jetzt wieder für mich was zu lachen, wenn ich... Ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt Hobelspäne haben, sondern vielleicht mal Autospäne oder Motorspäne. Ganz bestimmt gibt es in einer Autowerkstatt auch irgendwelche Späne. Und ich lerne nicht nur schaukeln, sondern ich lerne auch Autofahren. Und überhaupt muss der Herr Schmidt ein bisschen geärgert werden. Also jetzt schnell, schnell ihm nach. Hui, hui. Und schon lief der Pumuckl dem ahnungslosen Herrn Schmidt nach. Der Herr Schmidt betreibt eine Autowerkstatt gleich zwei Straßen weiter und er wohnt, ähnlich wie der Meister Eder, im ersten Stock über der Werkstatt. Der Herr Schmidt ging zuerst in die Werkstatt und dann in die Wohnung. Nun, die Werkstatt mit ihrem Geruch nach Benzin und Öl war nicht ganz nach Pumuckls Geschmack und so lief er schleunigst mit in die Wohnung. Da gefiel es ihm schon wesentlich besser. Genau gesagt, es gefiel ihm so gut, dass er auf der Stelle wieder Lust am Schabernack bekam. Und zwar fing er mit einem seiner ältesten Späße an, dem Schlüsselverstecken. Der Herr Schmidt hatte die Werkstatt abgesperrt und sagte oben in der Wohnung zu seiner Frau: Elle, Elle. Ja? Ich muss jetzt noch einmal weggehen, das Auto vom Dings vom, na, wie heißt er denn gleich? Bittermeier wahrscheinlich. Ja, von dem, also das kann er abholen. Ich muss schnell in die Bergstraße, da ist einer hängen geblieben mit seinem Wagen. Irgendwas mit der Kupplung. Ja, ja, geh nicht so, ich bin ja da. Ja. Ja, Herrschaftszeiten, wo sind denn meine Autoschlüssel? Nein, wo werden sie denn schon sein? In deiner Hosentasche? Nein, in der Hosentasche sind sie nicht. Ja, nachher wirst du sie im Mantel haben. Im Mantel? Im Mantel? Na, du, da sind sie auch nicht. Jetzt geht's so, hast doch noch ein zweites Paar Schlüssel. Die hängen vorne im Gang. Nein, im Gang nix hängt da, im Gang. Jetzt mach mich da nicht narrisch, ich hab's doch selber hingehängt. Ja, das ist schon möglich, selber hingehängt. Weiß der Teufel, wo du das hingehängt hast, aber nicht daher. Du. Und überhaupt, hast ja du einen Wagenschlitz gehabt? Ich? Ja, du. Na ja, aber ich kann ja mal in meine Handtaschen schauen. Die Frauen und ihre Handtaschen. Was da alles drin verschwindet. Also in meiner Handtasche sind die Autoschlüssel nicht. Ja, Himmel, Donnerwetter, es können doch nicht gleich alle zwei Paar Schlüssel verschwunden sein. Das gibt's doch nicht. Ja, wirst du es halt in der Werkstatt wieder, wer weiß, wo hingelegt habe. Nein, ich weiß ganz gewiss, dass ich es in der Werkstatt nicht, wer weiß, wo hingelegt habe, nicht wahr? Ich weiß ganz bestimmt, dass ich die Autoschlüssel noch vor der Wohnungstür da in der Hand gehabt habe. Weil ich nämlich versehentlich mit dem Autoschlüssel die Tür aufsperren wollte. so, was du über deinen Kopf hast. Jetzt rat nicht, wo mein Kopf ist, sondern hilf mir suchen. Die Schlüssel müssen da sein. Jetzt fahr mich doch nicht so an. Oh, da sind sie ja. Oh. Unterm Schrank schauen sie vor. Da. Unterm Schrank? Ja, wirst du hinkommen. Ja, also, mir pressiert's. Bis später. Servus, Elli. Ja, ja, ich komm ja schon. Mein Gott. Elli, die Werkstattschlüssel habe ich nicht. Ich muss noch was aus der Werkstatt holen. Du, die muss ich in der Küche auf den Tisch gelegt haben. Ja, was? Elli? Hast du die Werkstattschlüssel weggeräumt? Ich? Ja, du bist gut. Ich hab ja die Schlüssel überhaupt nicht in der Hand gehabt. Ja, Himmel, Donnerwetter, jetzt wäre aber narrisch. No. Wo sind jetzt die Werkstattschlüssel? Ja, vielleicht suchst du gleich am Boden. Ach, mir tut ja nur der Mensch leid, der auf die warten muss. Ja, das Mitleid kannst du sparen. Wo hast du den Schlüssel hin? Wenn ich dir sage, ich habe ihn nicht. Aber vielleicht suchst du gleich ein bisschen systematischer. Wo bist du gestanden und wo hast du was rausgeholt? Moment. Ein Bierglasl habe ich rausgeholt. Na, also, dann hast du die Schlüssel vielleicht in den Schrank gelegt. Ach, zerstreut, wie du bist. Ah, da ist er ja. Tatsächlich. Im Geschirrschrank. Da, aber jetzt geh endlich. Ja, Himmel, Donnerwetter, wer läuft denn da so narrig? Ja, Moment, ich komm ja schon. Aha, und schon wieder keiner da. Lauf, Burm, Elendige! Jetzt brauchst du Zigaretten. Ja, wo hab ich's denn? Ja, jetzt bist du noch immer da. Was suchst du denn schon wieder? Ich steh da vor, meine Zigaretten sind weg. Ach, wenn du jetzt auch noch anfängst, deine Zigaretten zu suchen, dann wächst deine Kundschaft auf der Straße an. Red nicht so lang, schau halt auch. Steh doch nicht so rum, Elli. Oh, du hast heute einen feinen Tag. Die kann man heute wohin lassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Pumuckl da ins Fäustchen gelacht hat. Überflüssig zu sagen, dass er auf die Klingel gedrückt und die Zigaretten in den Papierkorb geworfen hat. Der Meister Eder hat den ganzen Tag wie wild gearbeitet. Er hat sogar Arbeiten in Angriff genommen, die noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätten. Und während des Arbeitens redete er sich heftig ein, dass es doch ungeheuer angenehm sei, nicht immer von einem Kobold gestört zu werden. Nur nach Feierabend, da nützte ihm dieses Einreden wenig. Es war so unheimlich still im Haus. Selbst das aufgedrehte Radio half nichts. Denn schließlich kann man mit einem Radio nicht reden. Da fiel dem Meister Eder der Stammtisch ein. Er zog seinen Mantel an und ging in die Eckwirtschaft vor. Und tatsächlich waren sie alle versammelt. Der Schlosser und der Spengler und, ja, der Mechaniker Meister Schmidt. Ja, der Eder. Kommst du auch einmal wieder? Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Die sieht man ja gar nicht mehr. Hast viel zu tun? Ja, an Arbeit viel's nicht. Ich weiß eh, wie das ist. Mein Eder, heute habe ich an dich gedacht. An mich? Warum? Ja, eigentlich weniger an dich als wie an dein Kuhbuckel, oder wie er heißt. Geh hör mal mit dem auf. Du wirst doch die Spinnerei mit dem Kobold nicht aufgeben haben, Eder. Doch, die habe ich aufgeben. Ah, okay. Und wie das? Jetzt, wo wir uns alle so schön an dein Sparen mit dem Du-Buckel gewöhnt gehabt haben. Ja, mei, alles geht einmal zu Ende. Du, aber ich glaube, ich habe ihn von dir geerbt, Eder. Was? Was? Ja. Also, was heute bei mir alles los war, nicht zum Beschreiben. Kein Schlüssel war zu finden, die Zigaretten waren weg, ich weiß gar nicht mehr alles. Und wo wir alle das Zeug gefunden haben, an Stellen, ich schwör's, wo es kein Mensch hingelegt hat. Ach, ich bin heute Abend zu euch an Stammtisch, weil wir den schönsten Krach daheim haben. Ja, du, das könnte vielleicht schon sein, dass er bei dir ist, der Pumuckl. Ach. Warst du heute irgendwann einmal da in der Gegend? Ja, da in der Wirtschaft war ich und habe ein Bier geholt. Um wie viel Uhr? So um die Mittagszeit. Ja, um die Zeit habe ich ihn rausgeschmissen. Was? Rausgeschmissen? Hör auf mit dem Kram. Nein, das war kein Kram. Verhaftig nicht. Die Geschichte hätte mich beinahe um meinen guten Ruf als ehrlichen Menschen gebracht. Okay, mach Witz. Ja, was du nicht sagst, ich erzähl, komm. Also, das Dichterl von der Kundschaft hat ein Armbandel gehabt. Mhm. Ein silbernes mit vielen Anhängern, wisst schon. Ja. Und das war plötzlich weg. Also, jetzt wird's spannend. Ja, wir haben überall gesucht. Nix. Und wie ich allein war, habe ich einen Pumuckl gefragt. Der hat ganz scheinheilig getan. Und dann war das Armband in seinem Bett. Okay, hör auf. Wir sind doch kein Kindergarten. Ja, also Eder, du bist einmalig. Ja, das kann man ja wohl sagen. Ich erzähl's ja nur, damit der Schmidt weiß, was ihm bevorsteht. Eder, ich frag heute Abend dein Pumuckl, ob das wahr ist. Ja, das wirst du fragen. Und sag ihm gleich, dass ich ihm bei dir einen guten Aufenthalt wünsche. Du, schau Schmidt an, was er für ein Gesicht macht. Ja. Der ist im Stand und glaubt's. Woher denn? Aber wenn ihr das erlebt hättet, was ich heute erlebt habe, ihr tät's auch an alles Mögliche glauben. Leid, dann trinkt mir einen auf den Quartierwechsel vom Kuhbuckel. Ja, das machen wir. Prost. Prost. Prost. Sie tranken recht kräftig, die Herren vom Stammtisch. Am meisten aber der Herr Schmidt, der das Unbehagen, vielleicht doch einen Kobold zu Hause zu haben, hinunterschwemmen musste. In vorgerückter Stunde kam er nach Hause. Die Schlüssel nimmt er mir nicht weg. Weil ich die jetzt da herhänge an den Schlüsselhaken. So, da. Und die Autoschlüssel sperre ich in das Kastel da. So. Und den Schlüssel von dem Kastel, den nehme ich mit in mein Nachkastel. Wollen wir da sehen, ob da ein Pumuckl ist? Oder nicht? Hast gehört, Pumuckl? Sag's doch gleich, wenn's da bist, nachher reden wir ein Wörterl miteinander. Und zwar ein deutliches. Brauchst nicht meinen, dass ich so ein Theater mitmach. Ich nicht. Ich bin nämlich nicht so deppert wie der Eder. Zu dem passt sowas narrisch wie der Kobold. Aber zu mir nicht. Verstanden? Verstanden? Sag einmal, was redst denn so laut da heraus? Du wächst doch ein Jahr aus dem tiefsten Schlaf. Elli, ich rede für den Fall, dass wir einen Kobold im Haus haben. So, und ich rede jetzt für den Fall, dass du zu tief im Bierkrug reingeschaut hast. Mach schleunigst, dass du in dein Bett kommst. Sonst bist du morgen den ganzen Tag grantig. In Ordnung, ich muss nur noch einen schönen Gruß ausrichten. So, von wem denn? Vom Eder. An mich? Nein, an den Pumuckl. Einen schönen Gruß und er wünscht ihm einen guten Aufenthalt bei uns. Und jetzt ist aber genug, gell? Ja. Schlaf deinen Schwips aus und nachher reden wir weiter. Aber nicht von so einem blöden Koboldsquatsch. Wenn die Frau Schmidt geahnt hätte, dass der Pumuckl bei dem Gespräch mithörte, hätte sie das vom Koboldsquatsch nicht gesagt. Dem Pumuckl standen auch prompt ein paar Haarbüschel vor Empörung zu Berge. Aber nicht nur Empörung war im Pumuckl, sondern noch etwas, das ein bisschen wehtat. Der Gruß von Meister Eder. Als das Ehepaar ins Bett gegangen war, hockte der kleine Kobold in der Ecke von der Couch im dunklen Wohnzimmer und es war ihm alles andere als behaglich zumute. Das ist gar kein schöner Gruß, das ist ein dummer Gruß und ein dummer Wunsch. Einen guten Aufenthalt. Ich will gar keinen guten Aufenthalt, sondern einen lustigen will ich ja wohl bei netten Leuten und nicht bei Leuten, die Koboldswatch zu mir sagen. Blöder Koboldsquatsch. Oh, denen werde ich's zeigen. Euch werde ich's. Morgen früh werde ich's euch zeigen. Und jetzt will ich schlafen. Wo kann man denn hier schlafen? Keine Sägespäne da, kein Bett, gar nichts. Kein bisschen nach Holz riecht es hier. Ohne Holz können Kobolde gar nicht schlafen. Oh, obwohl ein Einschlafgedicht was nützt. Beim Dichten bin ich schon sehr oft eingeschlafen. Also, jetzt fange ich an zum Dichten. Ich will schlafen, Augen zu, ich will träumen, flugs im Nu, ich will schnarchen, bis zum Morgen in der Früh. Ein schönes Einschlafegedicht. Ob Automachermeister Gedichte mögen? Meister Eder hat alle Gedichte hat der Meister Eder sehr schön gefunden. Jawohl, alle, fast alle. Meister Eder ist gar nicht deppert. Und ich bin gar nicht was Narrisches, was bloß zu ihm passt. Ich passe überall hin. Wohl. Überall. Nicht nur zum Meister Eder. Ihr werdet es morgen schon sehen, wo ich überall hin passe. Der Pumuckl schlief in der Nacht nicht sehr gut und seine Träume drehten sich alle um eine gewisse Schreinerwerkstatt. Aber auch der Meister Eder schlief nicht sehr gut. Und wenn er eine Weile wach lag, drehten sich seine Gedanken um einen gewissen Kobold und ob der wirklich beim Stammtisch Freund Schmidt war. Und wenn irgendetwas im Haus knackte, dann horchte der Meister angestrengt, ob es nicht der Pumuckl sein konnte, der wieder leise heimgekommen war. Einmal stand er sogar auf und schaute in das Pumuckl-Bett, aber es war leer. Der Meister Eder drehte es in seinen großen Händen hin und her und stellte es dann entschlossen wieder auf seinen Platz und murmelte. Ist gut, dass das vorbei ist. Ich bin ein alter Mann und da braucht man sehr Ruhe. Morgen trage ich das Bitterl auf den Speicher aus, vorbei. Oder was vielleicht noch besser ist, ich bring's dem Schmidt mitsamt der Schaukel. Noch hab ich's los und der Pumuckl kann machen, was er will, wenn er dort ist. Wenn nicht, naja, nachher ist's auch wurscht. Am nächsten Morgen hatte der Pumuckl eine Menge zu tun. Ein weiches Frühstücksei kullerte auf den Boden, die Kaffeetasse flog um und ergoss sich über das Kleid von Frau Schmidt, während dem Herrn Schmidt der volle Marmeladelöffel auf die Hose fiel. Dann fand der Herr Schmidt den Schuhlöffel nicht und die Schnürsenkel gingen dreimal wieder auf und eine Schublade ging um die Welt nicht zu, weil sich was verklemmt hatte. Die Autoschlüssel waren da, aber das Feuerzeug war wieder weg. Das Ehepaar Schmidt war so nervös von all dem, dass sie sich richtig in die Haare gerieten, bis der Herr Schmidt plötzlich sagte, Elli, es hat doch keinen Sinn, dass wir uns dauernd anblären. Das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, das sage ich dir. Das ist doch alles nicht normal. Jetzt hör doch mit dem Schmarrn auf, nicht normal. Blau warst gestern und heute hast du einen Tatterich um 5 Daumen, das ist alles. So? Ja, und was hast denn du? Wir müssen heute früh das Ei runtergefallen. Und wer hat denn die Tassen umgeschmissen? Ja, weil du mich so konfus machst. Ja, und dein Bruschen? Hast du ihn inzwischen gefunden? Nein, aber die finde ich schon und verlass dich drauf. Du, Elli, an den Topfdeckel ist kein Mensch hinkommen. Ich hab direkt gesehen, wie er gestoßen worden ist. Ja, jetzt hör doch auf damit. Willst denn du mich ins Irrenhaus bringen? Der Topfdeckel ist halt schief da gelegen. Das ist nicht der erste Deckel, der runterfällt. Wenn jetzt auch noch das Dauerklingeln anfängt, wie gestern nachher? Nix Dauerklingeln. Wer sehen, dass ein Kunde vor der Tür steht? Ja, der Herr Eder. Grüß Gott, Frau Schmidt. Sie kommen mir gerade recht. Kommen Sie nur rein. Sie haben ja meinem Mann einen sauberen Floh ins Ohr gesetzt. Was Gescheites fällt euch ja am Stammtisch nicht, ey. Mein Mann ist ja von Natur aus schon so abergläubisch. Und jetzt verzeihen Sie ihm so einen Quatsch von einem Kobold. Seitdem fällt bei uns alles runter, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das tut mir natürlich leid. Servus, Schorsch. Servus, Franz. Was treibt denn dich schon in aller Früh zu uns, hä? Ja, ich weiß nicht. Das wird man der Frau jetzt verübeln. Aber es könnte ja sein, dass was nutzt. Was haben Sie denn da für ein Puppenbett? Ein Pumuckl-Sens. Herr Eder, also das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Ihr könnt ja einen Spaß mit mir treiben, aber für dumm verkaufen lasse ich mich nicht, gell? Es gibt keine Kobolde und damit aus. Ja, dann stellen Sie halt das Bitterl als Zierde auf. Ich weiß ja auch nicht gewiss, ob der Pumuckl wirklich da ist. Aber wenn, ja, dann hat ja das Bitterl da viel mehr Sinn als bei mir. So, und wie wär's, Herr Eder, wenn Sie Ihren Kobold mitsamt dem Bitterl gefälligst wieder mit heimnehmen? Und zwar auf der Stelle. Na, der soll nur ausprobieren, wie es woanders ist. Ja, aber nicht bei uns, gell? Nehmen Sie das Bitterl wieder mit. Wissen Sie, Frau Schmidt, der Pumuckl kann schon nett sein auch. Sehr nett sogar. Sie, wenn Sie ihn sehen könnten, ich glaub, Sie wären ganz narrisch damit. Ich kann und will ihn aber nicht sehen. Ja, Sie müssten ihn nur dazu bringen, dass er sich hier irgendwo einzwickt oder dass er an irgendeinem Papp hängen bleibt. Dann wird er für Sie sichtbar. Wissen Sie, wenn den kleinen Kerl nie mehr irgendein Mensch sehen kann, Sie, das wäre schon schade. Herr Eder, Sie waren noch nie... Sagen Sie mal nicht besser, bei einem Nervenarzt? Nein, und ich hoffe auch, dass Sie ihn nicht brauchen, wenn der Pumuckl wirklich da ist. Herr Eder! No, jetzt kommst nicht ihr auch noch in Streiten. Franz, lass das Peterl da. Ich hab eine Idee, wie man dein Kobold einfangen. So? Wenn's ihn wirklich gibt, nachher ist er bald in Ordnung. Aus dem Bettel mache ich eine Art Mausefalle. Verlass dich drauf. Und wenn ich ihn hab, dann verschick ihn per Luftpost nach Amerika. Na, komm, gib mir das Bettel da lieber wieder mit. Nix da. Ich mag keine Ruheiten, Schorsch. Und ich mag mir euren Unsinn nicht mehr länger mit anhören. Ich geh. Und ich komm erst wieder, wenn's ihr mit eurer Spinnerei aufhört. Die Frau Schmidt lief davon und ließ zwei verlegene Männer zurück. Aber noch jemand lief mit davon. Der Pumuckl. Wie er das Wort Mausefalle gehört hat und dass er als Luftpost verschickt werden sollte, packte ihn ganz einfach schreckliche Angst. Zu Recht, denn dem Herrn Schmidt war das bitter ernst. Als Mechaniker wusste er, wie man Mausefallen macht. Der Meister Eder versuchte, ihm das Bett wegzunehmen, aber der Herr Schmidt war schneller. Er sperrte das Pumuckl-Bett in einen Kasten und steckte den Schlüssel ein. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als nach einiger Zeit wegzugehen. Er machte sich auf dem Nachhauseweg die bittersten Vorwürfe und er hoffte inbrünstig, dass der Pumuckl das Gespräch gehört hatte und somit gewarnt war. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam und die leere Stelle sah, an der zuvor das Bettchen gestanden war, seufzte er tief. Saudumm war das von mir, dass ich das Bett halt zum Schmidt getragen habe. Saudumm! Der ist im Stand und zwickt den Pumuckl so ein, dass er halber zerquetscht ist. Hoffentlich ist er nicht beim Schmidt, der Pumuckl. Nein, der ist nicht beim Schmidt. Der ist zufällig hier. Ja, Pumuckl. Ja, aber ich war beim Schmidt und dort war es sehr schön. Aber wenn du sagst, dass man mich einzwicken soll, dann ist es nicht mehr schön. Na. Das ist sehr böse von dir, solche Sachen zu erzählen. Ich bin doch keine Maus. Und ich will doch nicht nach Amerika und schon gar nicht als Paket. Aber Pumuckl, das habe ich doch gar nicht wollen. Ich habe das Bett doch nur gebracht, weil ich mir gedacht habe... Und ich habe das Kettchen von der Erika auch nur versteckt, weil ich gedacht habe... Nein, das war ganz was anderes. Ich habe dich nachgewissen, weil du beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Mann ruiniert hast. Ja, aber das habe ich doch gar nicht gewollt. Du wolltest mich ja auch nicht als Maus einfangen lassen und... Ja. Mein Bett wird jetzt eine Mausefalle. Und ich wollte doch so gerne wieder drin liegen. Ich habe die ganze Nacht ganz dumm geschlafen. Nur weil ich in mein Bett wollte und meine Schaukel. Und ich habe ein Gedicht gemacht. Ein Einschlafgedicht. Ich glaube, die Schaukel wollte ich eigentlich auch dem Schmidt noch bringen. Ah, damit er auch noch Mäuse schaukeln lässt. Nein! Dann setze ich mich ja gleich rein und gehe nie mehr raus. Ja, aber wenn du da nie mehr rausgehst, dann musst du ja doch wieder bei mir bleiben. Nein, ich bleibe nur bei der Schaukel. Ach so. Ja, dann, nur bei der Schaukel bleiben. Ja, dann muss ich wohl die Schaukel auf irgendeinem Baum hängen. Schließlich haben wir uns doch für immer getrennt. Ja, jawohl, für immer. Aber eine Schaukel auf dem Baum ist überhaupt nicht gemütlich. Im Winter ist da oft ein scheußlicher Wind. Ja, bist ja nachher unsichtbar. Da macht sowas gar nichts. Und außerdem ist Schaukeln im Wind für einen Klabautermann was Wunderbares. Ja, das ist vielleicht doch was sehr Wunderbares. Aber vielleicht möchtest du gerne mal ein schönes Gedicht hören. Und wenn ich auf einem Baum sitze, dann kannst du es ja gar nicht hören. Na ja, ein schönes Gedicht wäre ja auch was Feins. Ja. Hast du überhaupt ein Gedicht auf Lager? Ja, ich habe ein Lager. Ich habe ein großes Lager von schönen Gedichten. So. Habe ich. Ja, also zum Beispiel so eins. Bin keine Maus, bin lieber zu Haus, bin kein Paket, lieg lieber im Bett. Ja. Kann ja gar nicht wieder in meinem Bett schlafen. Das hat ja der Automachemeister. Ja, Du hast mich doch so gefreut. Ja, musst halt vorerst in die Sägespäne schlafen. Das tust du doch auch gern. Ja, also, weißt du, das ist ja ganz wie am Anfang von unserer Bekanntschaft. Weißt du doch damals, ja. Also da kam... Genau, weiß ich's noch. Ja, genau. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Weil wir es noch einmal miteinander probieren. Probieren? Willst du's noch einmal mit mir probieren? Was bleibt mir schon anders übrig? Ja, wird schon sein müssen, dass du da bleibst. Ist da nicht was mit dem Koboldgesetz? Ja, sein, ein großes Kobold muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Mhm. Das ist ein großes, großes Kobold. Na also, Pumuckl, dann wollen wir uns nicht länger dagegen wehren. Und schleunigst eine Wurst verzehren. Ja. Das reimt sich, ja. Und was sich reimt, ist immer gut. Ja. Nun ja, da waren die zwei also wieder vereint. Und jeder war froh darüber. Der Mechanikermeister Schmidt aber hat keine Falle aus dem Pumuckl-Bett gemacht, weil er sich vor dem Spott seiner Frau gefürchtet hat. Aber er ist nachts heimlich aufgestanden und hat ganz schnell einen Sack über das Bett geworfen und gewartet, ob was drin zappelt. Natürlich hat sich nichts drin gerührt. Trotzdem hat er den Sack zugebunden und ihn mitsamt dem Bettchen auf den Speicher gestellt. Als dann weder am nächsten Tag noch am übernächsten irgendetwas Ungewöhnliches passierte, glaubte er, vielleicht doch den Kobold gefangen zu haben, schlich sich auf den Speicher und brachte den zugebundenen Sack mitsamt Bettchen zu Meister Eder. Dabei tat er so, als hätte er den Sack nur deshalb um das Puppenbett gewickelt, weil er es nicht beschädigen wollte. So ist nun alles wieder an seinem alten Platz. Klar, musste ja so kommen, sonst würden ja die uralten Koboldsgesetze keine Gültigkeit mehr haben. Und das ginge wirklich zu weit.